Wie die Schlange durch ihren Biss das Blut ihres Opfers vergiftet, so vergiftet der Jude seine Gastvölker. Menschen, die sich mit dem Juden einlassen, verlieren die Reinheit ihres Blutes. Anfänglich merken sie es kaum, wie das jüdische Gift ihren Körper und ihre Seele zerfrisst. Langsam sinken sie aber von Stufe zu Stufe. Ihre Kinder sind Mischlinge und weisen körperlich und seelisch die Merkmale der jüdischen Rasse auf. Diese jüdischen Mischlinge vergiften das Volk weiter. Wenn dann aber einmal die Mehrheit des Volkes jüdisches Gift in sich trägt, dann gibt es keine Rettung mehr. Das Gift tut seine Wirkung, das Volk muss untergehen. Es wurde festgestellt, dass durch den Biss der Giftschlangen allein in Indien jährlich über 20.000 Menschen den Tod finden. Die Wirkung der Blutvergiftung durch den Juden aber ist noch furchtbarer. Es gibt heute kaum ein Volk auf der Welt, in dem der Jude nicht tausendfach Blutvergiftungen angerichtet hat. Nahezu in jedem Lande leben Hunderttausende von jüdischen Mischlingen. Zusammengerechnet beträgt die Zahl der vom Juden in ihrem Blute vergifteten Menschen viele Millionen. Die Folgen dieser Vergiftung der Menschheit sind nicht abzusehen. Furchtbar sind auch die Folgen der Vergiftung, die jüdische Zeitungs- und Rundfunkhetzer in die Völker tragen. Sie lügen das Blaue vom Himmel herunter und wiegeln die Besten des Volkes gegeneinander auf. Sie bringen Zwietracht und Unruhe unter die Menschen. Sie vergiften die Meinungen des Volkes. Die Folgen davon sind Kriege und Revolutionen. Millionen gehen daran zugrunde. Der jüdische Völkervergifter aber freut sich über das gelungene Zerstörungswerk. Geraten Giftschlangen in Gefangenschaft, so tun sie oft viele Monate hindurch, als seien sie auf einmal völlig zahm geworden. Plötzlich aber zeigen sie wieder ihr wahres Wesen und beißen ihre Wohltäter, die sie so lange gehegt und gepflegt haben. Ganz ähnlich ist dies mit den Juden. Befinden sich die Juden in Not und Gefahr, sind ihre Gastvölker stärker als sie, dann tun sie, als ob eine Wandlung in ihnen vorgegangen wäre. Dann sind sie plötzlich scheu und schweigsam, liebenswürdig und freundlich und kriechen förmlich auf dem Bauche daher. Sie markieren den Biedermann, der nur das Gute will. Sie markieren den Wohltäter, der für die Armen immer ein offenes Herz hat. Sie markieren den Trottel, der so dumm ist, dass er kaum bis drei zählen kann. Nur zu leicht lassen sich die nicht-jüdischen Völker durch dieses jüdische Theater täuschen. Sie nehmen sich der armen Juden wieder an und schützen und pflegen sie. Auf diesen Augenblick aber haben die Juden nur gewartet. Plötzlich zeigen sie ihr wahres Gesicht und werden unerhört frech und anmaßend. Wehe dem Volke, das nun vom Giftzahn der Juden gebissen wird. Eine Rettung gibt es in den meisten Fällen nicht mehr. Die ärztliche Wissenschaft hat zur Bekämpfung der Folgen des Schlangenbisses Arzneien geschaffen, die Heilung bringen, wenn sie rechtzeitig verwendet werden. Auch zur Bekämpfung der jüdischen Volksvergiftung gibt es ein hervorragendes Mittel. Es ist die Aufklärung der Menschheiten über den jüdischen Weltfeind. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind muss die Wahrheit über den Juden erfahren. Jedes Volk, ganz gleich welchen Teil dieser Erde es auch bewohnt, muss die Judenfrage kennen. Arm und reich, alt und jung muss wissend werden. Nur wer die jüdische Giftschlange und die Folgen ihres Bisses kennt, vermag sich vor Siechtum und Untergang zu schützen. Die Aufklärung allein aber kann die Judenfrage nicht lösen. Ein Volk, das die Juden kennt, muss auch die Kraft haben, rücksichtslos gegen den Weltfeind vorzugehen. Ebenso wie die Schlangengefahr erst dann völlig behoben ist, wenn mit den Giftschlangen restlos aufgeräumt ist, so ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn das Judentum vernichtet ist. Die Menschheit muss wissen, dass es in der Judenfrage nur ein hartes Entweder-Oder gibt. Denn töten wir nicht die jüdische Giftschlange, dann tötet sie uns.